HR2 Kultur. The Artists Corner. Hörspiel. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Ich grüße euch ganz herzlich. Schön, dass ihr da seid. Einen schönen guten Abend zusammen. Dobro večer. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer in der ARD Audiothek, liebes Volk, zu Turbofolk 3000. Ja, ja, genau. Cut. Das ist es nicht. Alter, was war das für ein Jingle? Oh Gott. Nee, da müssen wir was anderes nehmen. Turbofolk ist härter, schneller, mehr Balkan. Ja, wisst ihr, was ich meine, oder? Ja, hier. Ja, ich glaube schon, wir schaffen Ja, klar, das. Klar, kein Problem. Einen herzlichen Dank an die Technik. Turbo! Ja, genau. Ich begrüße natürlich auch recht herzlich die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Live-Radio genießen. Wir haben 23 Uhr, es ist Samstag, du sitzt zu Hause, es ist gemütlich, du hattest einen schönen Tag oder einen schlechten, keine Ahnung. Vielleicht war dir zu heiß, vielleicht hast du den Tag mit der Familie verbracht und brauchst jetzt einfach mal eine Auszeit. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Die nächste Stunde gehört uns. Wir kommen hier zusammen, also richtig zusammen. Es ist HR2 Kultur, du hast gerade klassische Musik genossen. In einer Stunde kannst du wieder klassische Musik genießen. Aber bis dahin wird sich einiges ändern. Turbo! Okay, Leute, wir stehen jetzt mal kurz alle zusammen auf, okay? Ihr liegt zu Hause im Bett, ihr seid in der U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit. Ja, scheißegal, jetzt geht's los. Packt die Ziggis ein, 2 Red Bull aus dem Kühlschrank, Autoschlüssel nicht vergessen. Und wir steigen jetzt mal kurz zusammen in den 3er BMW, rauf auf die Autobahn, auf die A5 mit 200 Sachen. Meine Lieben, es ist Turbofolk. Und ich freue mich, dass ihr da seid. Turbo! Wir senden hier live aus dem Hessischen Rundfunk in Frankfurt am Main. Studio 7, Rundbau, 3. Stock. Mein Name ist Slaven. Jugoslaven. Ja, genau. Sie können es sich denken. Ich komme aus Frankreich. Nein, natürlich nicht. Aus Jugoslawien. Ich bin der Slawiner, der hier mit 3000-facher Geschwindigkeit durch das Mikro fegt. Turbofolk! Ich bin heute richtig aufgeregt. Das ist nämlich die erste Sendung von Turbofolk 3000. Und auch die einzige. Hier geht es heute um das einzig wahre, Menschen verbinden und gemeinsam ein emotional zerreißendes, musikalisch virtuoses, unglaublich extravagantes Musikgenre besser kennenzulernen, wiederfinden, darin zergehen. Turbofolk. Wir wollen nicht daran erinnern, was alles zu Ende gegangen ist. Also nicht wehmütig zurückblicken auf eine bessere Vergangenheit. Früher war die Zukunft auch besser? Vielleicht. Wie ein jugoslawisches Sprichwort sagt, der Bauch versteht keinen Spaß, deshalb sagt die Wahrheit und renn. Neben allem Jammern sind wir doch eigentlich optimistische Menschen. Ja, ich sage wir, weil wir heute hier zusammen sind. Wir sind eine Gemeinschaft. Wenn wir Turbofolk hören, und das tun wir nun mal jetzt und hier gemeinsam, dann sind wir das Turbofolk. Ihr hört, ich bin so Typ euphorisch. Ich glaube nämlich, dass Veränderung möglich ist. Dass wir nicht allein sind, solange wir zusammen sind. Ja, auch und erst recht in den dunklen Zeiten der Geschichte. Ich glaube an den Exzess. Und ich glaube an die Kraft der Musik. Genau, Musik. Musik ist unser Versorgungssystem. Sie versorgt die Seele mit Emotionen, Nostalgie. Und versetzt uns in kleine Rauschzustände. Und wir brauchen den Rausch. Wir brauchen Genuss, wir brauchen Kitsch, Ekstase. Wir brauchen Menschen um uns. Was brauchen wir noch? Leute. Leute, wir brauchen Streit und Versöhnung, Realitätsflucht, Konsum. Und deswegen konsumieren wir heute gemeinsam Turbovoll. Musik in kleinen Happen mit Gebrauchsanweisung von mir. Wahlweise dazu eine Cola oder noch besser Schnaps. Ich habe hier Rakia und falls Sie einen zu Hause haben, stoßen Sie mit mir an. Werbung. Verdammt viele Staus. Absolute Hektik. Ständig Anrufe. Verdammt viele Termine. Ständig Kompromisse. Kein anderer Schnaps. Wie das Land, so der Rakia. Jugoslawisch herb. Mimimi, kann ich doch wieder normal sprechen? Danke für die Werbung, Michael. Ja, bitte, gern. Ja, bleib doch noch kurz. Ich muss wieder rüber zu meinem Sender, ne? Ja, zu HL4. Verstehe, aber Rakia trinkt man nicht allein. Das müssen wir ja zusammen zelebrieren. Du hör mal, das ist 14 Uhr, Jugo. Ja, das geht nicht. Ich muss auch noch fahren. Ja, kein Problem. Rakia wird langsam getrunken, okay? Ja, Michael. Komm schon, das ist kein Mistpellchen, sondern feinster, selbstgemachten Jugo-Schnaps in Premium-Qualität. Der geht immer, okay? Okay. Ja, na komm. Prost. Rivelli. Prost. Ja. Jetzt muss ich aber wirklich los. Ja. Ciao. Danke ciao. Dir. Ciao, ciao. Ah, alles klar. Also, was haben wir heute im Programm? Okay, in erster Linie Turbofolk-Musik, aber auch die neuesten Nachrichten, Homeshopping, zeitgenössisches, Politik, das bleibt im Rahmen, nur so viel, wie wir aushalten können und natürlich Kunst und Kultur. Da wir jetzt hier endlich mal alle zusammen sind, will ich natürlich auch wissen, wie es euch geht da draußen. Ruft an, sagt Bescheid, kommt rum, ihr auf der Autobahn, aber natürlich auch hier im Haus. Technik! Ey, ja, was denn? Schmeiß mal den Flurfunk an. Ja, okay. Pragibrierte lief von HR1, HR3, HR4, UFM Wetterredaktion, Kirchenfunk und Fernsehen. Wer gerade im Haus ist, sich im Rundbau verloren hat, in der Kantine, Kapsgulasch oder Rinderzunge isst, es ist Turbo-Time bei Turbofolk 3000. Kommt rüber zu mir ins Studio. Die Technik ist gut drauf, die Stimmung ist super, also hopp, aus eurer Show in dieser Show. Wir sind für die nächste Stunde das Turbofolk. Visum gibt's frei Haus. Ach, mal ehrlich, Leute. Wie können wir uns gemeinsam wieder begegnen? Und vor allem, wie können wir zusammen genießen? Lasst uns nochmal zusammen vor der Wirklichkeit fliehen und kurz den Exzess suchen. Oh, lasst uns nochmal rausgehen, wie damals. Hey Babe, lass uns nochmal rausgehen. Und wir gehen raus. Es ist neblig. Wir machen die Lederjacke zu. Jetzt fangen wir endlich an, den Turbofolk neu zu beleben. Seid ihr bereit? Denn bereit sein ist alles. Zieht die Lederhandschuhe an, beide Hände ans Steuer, Fenster auf und Volume auf Anschlag. Das ist der erste Turbosong. Bez stanu sad, kod wiecie, wróżę kocie, bo rewesta nasa. Montujemy swe dozore. Stop! Ivan liebt schnelle Autos, Straßenrennen und Motoröl. Dieser Song ist von 1994 und markiert den ultimativen Beginn des Turbofolks. Sein mit Gel zementiertes Haar bewegt sich keinen Millimeter. Seine Silberkette wippt auf seinem schweißnassen Oberkörper auf und ab. Er steht in einer Autowerkstatt, tanzt, lacht, singt. Er ist, ja, glücklich. Bila jedna devojka sa pravim očima, užila me s motorom, je ludila noćima. Festa na sat, parola je njena i na takvom tripu, brzine da menja. Umela je sa mašinom da przuji tako da, zaledi krv da, pogledala svako i ta duga je noga. I taj tak stas, svako je oko bilo pravi spas. Festa na sat, u krivinu, festa na sat. Obožavam tu brzinu, festa na sat. Ko će brže, ko će bolje, festa na sat. Mundujemo sve do zore, festa na sat. Turbo! Turbo! Turbo! Turbo! Turbo Volk! Aber Turbo Volk ist nicht nur tempofreie Zone, quietschende Autoreifen und Techno-Beats. Nein! Musikalisch vermischen sich Volksmusik, Techno-Sounds, westlicher Pop, was noch, orientalischer Thriller und vieles mehr. Es gibt eigentlich keinen klaren Kriterienkatalog, nach dem man bewerten kann, ob etwas Turbofolk ist oder nicht. Manche sagen sogar, er existiert gar nicht. Andere sagen, es gibt ihn, aber ich habe damit nichts zu tun. Als ob. Das, meine lieben Bratans, kann eigentlich gar nicht sein. Turbo Hysterie, Turbo Hysterie, Turbo Hysterie, Turbo, Turbo, Turbo, Turbo, Turbo Hysterie, Turbo Hysterie, Turbo Hysterie, Turbo, Turbo, Turbo, Turbo, Turbo, Turbo Hysterie, Turbo Hysterie, Turbo Hysterie, Turbo, Turbo, Turbo. Ajde, gde si nestao, napravila sam da jedemo, ajde. Erinnert ihr euch an Jugoslawien? Der kommunistisch-sozialistische Staat mitten in Europa, irgendwo zwischen West und Ost? Ja? Nein? Nach dem Zweiten Weltkrieg hat Josip Broz Tito, später gefeierter Staatspräsident, die Idee, alle südslawischen Staaten zu einem großen Mehrvölkerstaat zu vereinen. Zu Jugoslawien. Also für die Südslawen. Jugoslawen? Das bin ich. Dieser Staat will eine vereinte Identität schaffen. Und dazu gehört auch eine gemeinsame Musik. Lokale Musikkolorite verschmelzen zu einem gesamtjugoslawischen Sound. Und so entsteht erst einmal die neu komponierte Volksmusik Novokomponovana Musika, besingt den Alltag und bestärkt gemeinsame Werte. Die Musik ist ein wie ein treuer Begleiter für die Menschen. Die erste Liebe, Todesfälle, Hochzeit, die Geburt eines Kindes. Für jede Lebenslage gab es ein passendes Lied. Politisch ist die Musik nicht, aber sie ist der Leim der Völker, der die Menschen zusammenhält. Aber der Leim hielt nicht so gut wie gehofft. Mit dem Tod Titos 1980 fängt auch das staatliche Konstrukt an zu bröckeln. Die Sängerin Lepa Brena versucht symbolisch den Geist Titos weiterzutragen. Sie verkörpert die jugoslawische Nation und ihre Botschaft: Jugoslawien muss in seiner Einheit und Vielfalt weiter existieren. Ej, ugasi tu muziku, šta se zajebao? Ajde to, Gabo, šta je to tako glasno? Vergebens. Die Wirtschaft bricht ein. Das Geld ist nichts mehr wert. Es gibt Massenarbeitslosigkeit, Streiks und Proteste. Nationalismus verdrängt den Glauben an die Einheit und Brüderlichkeit. Mit Beginn der 90er Jahre entsolidarisiert sich der an Europa angebundene Norden von dem ärmeren Süden. Slowenien erklärt seine Unabhängigkeit. Kroatien spaltet sich ab. Serbien besetzt Teile der Länder. Bosnien-Herzegowina wird zur Kampfarena. Jahrelanger Krieg, Massaker, unzählige Tote, Kämpfe auf allen Seiten. Und mitten in diesem Chaos entsteht in Serbien Turbovolk. Gori more, tope se planine, od lepote tvoje i tvoje blizine. Gori more, tope se planine, od lepote tvoje i tvoje blizine. Sreće, nek ne bude nikad kako srce neće. Gori more, tope se planine, od lepote tvoje i tvoje blizine. Gori more, tope se planine, od lepote tvoje i tvoje blizine. Se duga, da obasja redom i sva srca druga. Gori more, tope se planine, od lepote tvoje i tvoje blizine. Gori more, tope se planine, od lepote tvoje i tvoje blizine. Hören Sie das? Das ist Musik auf Serbisch. Der neue Zastava 101 Komfort. Baujahr 1980. Das Nationalgefährt des ehemaligen Ostblocks. Steigen Sie ein in den Hengst der jugoslawischen Autobahnen von 0 auf 100 in 3 Minuten. Jede Tankfüllung verdoppelt seinen Kaufwert. Keine komplizierte Elektronik, keinen überflüssigen Schnickschnack. Der Zastava, der steht nicht für eine bessere Zeit, aber für eine andere. Zastava 101 Komfort. Ein Kunstwerk auf Rädern. Leute, ich muss gestehen, es ist schön hier so im Studio. Ich arbeite jetzt seit 10 Jahren beim Radio hier in Frankfurt und das ist meine erste eigene Show. Meine Chefin kam auf mich zu und bat mich, eine Sendung über die Musik meiner Leute zu machen. Hä? Wer sind denn meine Leute? Habe ich gefragt. Ja, du weißt schon, wie ich das meine. Deine jungen Leute halt. Über kulturellen Austausch, Hessenbezug, Digitalität, Zielgruppe 18 bis 24. Das würde super in unser Programm passen. Und ich so, okay, kultureller Austausch. Ich meine, ich bin doch selbst schon kultureller Austausch. Das reicht doch. Wir sind der Austausch hier und jetzt. Und da ist egal, woher sie kommen, weil ich bin der auf der anderen Seite. Meine Leute. Meine Leute sind meine Freunde, KollegInnen und Familie hier in Frankfurt, wo ich seit mittlerweile fast 20 Jahren lebe. Das sind auch die Menschen von da unten, die mich aufwachsen gesehen haben und bis heute begleiten. Meine Leute seid ihr, die ihr mit mir Turbovolk hört. Und mit euch will ich jetzt sprechen. 069-3000-3000-3000. Ruft an, lasst euch aus, seid dabei. Wie geht's, was machen wir? Jugo, es ist noch keiner in der Leitung, warte noch mal kurz. Oh, Gott. Hallo, kannst du mich hören? Bitte, laut und deutlich. Jugo, ganz, ganz tolle Show. Ich freue mich wirklich sehr. Klar, gerne. Wer bist du denn und von wo hörst du zu? Ja, also ich bin der Lukas und wir sind gerade hier mit dem Auto auf dem Weg zum Club und ich musste sofort bei deiner Show daran denken, als ich das erste Mal in einem Frankfurter Club Turbofolk-Musik gehört habe. Normalerweise gehe ich da jetzt nicht so in so Clubs und so, aber das war so ein Abend, da war mir wirklich alles egal. Ja, das kann ich voll verstehen. Turbofolk kriegt einen oft spontan, eiskalt, zack. Und, wie war das für dich im Club? Ja, also die Leute, die haben so diese Songs mitgegrölt, alles war super heiß, sau viel Schweiß. Männer, die sich so im Genick gepackt haben, die Stirn aneinander gedrückt haben. Die Frauen, die haben so Schmollmünder gemacht, wie diese Stars in diesen Musikvideos. Ja. Alkohol, Gläser, die auf dem Boden zerschmissen wurden. Ja, na dann, das klingt nach einer geilen Party. ja, fand ich auch. Ich wollte auch so richtig hemmungslos und exzessiv mitfeiern. Ja, du wolltest. Ja, ich konnte nicht so, Jugo. Ich weiß auch nicht, warum. Ich konnte einfach nicht. Ah, das tut mir leid. Woran glaubst du, lag es? Naja, ich glaube, ich habe mich irgendwie geschämt. Geschämt? Ja, ich glaube ja. Ach, Lukas, ganz im Vertrauen unter uns, ich kann dich gut verstehen. Ich höre Turbofolk eigentlich auch nicht. Aber trotzdem ist Turbofolk ein Teil von mir, wie Familie. Wenn ich hier in Deutschland bin, brauche ich sie. Und wenn ich in Serbien bin, stößt sie mich ab. Manchmal habe ich sogar Angst, sie abzuspielen, weil ich denke, sie wird viel zu oft nationalistisch verwendet. Oh, okay. Ja. Aber ich bin ja nicht mal aus Serbien. Das ist alles, das ist ja das Komische irgendwie. Danke dir für deine ehrlichen Worte. Sag mal, möchtest du dir noch einen Song wünschen? Sehr gerne, ja. Und zwar was Berühmtes aus der Turbofolk-Ära. Sowas wie Turbopop, bitte. Gibt's sowas? Ja, Lukas, was für eine Frage. Es gibt genau das. Wir spielen Turbopop von... Hammer. Und Jugo, danke für diese Show. Das macht echt viel mit mir. Ja, danke dir. Ciao. Kao da to ne mumra, pozivam te, java mi se čini teškom, kad nismo zajedno. Kao da to ne mumra, pozivam te, i znaj da se prezivam, ne verujem. Jer kada odeš, jako me zebe, ja plešem, plešem, put me zove, nisam dete. Tebi treba sestra, ti bi da me merkaš. Ja plešem, plešem, put me zove. Imaš mišiće da otvoriš vrata i pokažeš ceo stan. Ti si tako ja. I kada pređem preko praga, čini mi se da pitaš me da li imam ja nešto da dam. Svučema. Treba mi jebeni magic, lažeš ko jebeni playback. Ostaću kući u crveno obučena kada sve u mene vuče. Turbo folk. Šta će mi život bez tebe, dragi? Kad drugu ljubav ne želim da imam. Sanjam te, sanjam skoro svake noći. Samo si ti u srcu mom. Krieg und Zerfall. Noćas mi srce pati. Und wie hält man das jahrelang aus? Durch Realitätsflucht. Turbofolk erschafft eine glitzernde Parallelwelt. Stars leben Norm, Schönheit und Wohlstand vor. Sängerinnen sehen aus wie Barbie-Puppen. Ein Sänger protzen mit Goldketten und Mercedes-Wägen. Sie versprechen Luxus in einer Gesellschaft des Mangels. Und die Musik entwickelt sich rasant in die unterschiedlichsten Richtungen. In Serbien und auch in Kroatien werden einige Lieder zeitweise als nationalistische Hymnen verwendet. Aber nicht nur das. Turbofolk ist eigensinnig und wird zum Mainstream. Der Schwarzmarkt floriert in ganz Jugoslawien. In Bosnien zum Beispiel hört man heimlich die Musik des serbischen Gegners. Und dann Kriegsende, kein Turbofolk-Ende. Turbofolk überlebt, entwickelt sich weiter und begleitet die Menschen bis heute. Die Musik ist ihr kollektives Gedächtnis. Und die hören die Leute sowohl in den jeweiligen Staaten, hier in der deutschen Diaspora, als auch auf der ganzen Welt. Oh Leute, sorry, ich muss meine Tabletten finden. Oh mein Kopf, du Scheiße. Ja, ich hab... Okay, was und? Was bleibt uns vom Krieg? Wenn ich ehrlich bin, ich weiß es nicht. Dieses Thema bereitet mir auch immer irgendwie Kopfschmerzen. Glavobolja od vina, a nigde aspirina. Sinoć bila sam sa tobom pijana. Na podu posteljina, u sobi punoj dima. Slika poznata, to je prevara. Wir unterbrechen für eine Eilmeldung, und zwar geht es um den Liedtext. Den versteht man ja nicht, es sei denn, man spricht Serbisch. Kopfschmerzen vom Wein und nirgendwo ein Aspirin. Letzte Nacht war ich betrunken mit dir. Auf dem Boden liegt die Bettwäsche, in einem Zimmer voller Rauch. Ein mir bekanntes Bild, das ist Betrug. Heute Nacht gehe ich allein irgendwo in die Stadt. Mein Freund ist beschäftigt. Er sagt, er geht zu einem Freund. Vielleicht betrügt er mich auch. Ich kenne diese Geschichte schon auswendig. In der Disco herrscht der Wahnsinn und die Sünde erwacht, während du mich beobachtest. Komm schon, du sollst wissen, ich bin für alles bereit. Kopfschmerzen vom Wein und nirgendwo ein Aspirin. Letzte Nacht war ich betrunken mit dir. Auf dem Boden liegt die Bettwäsche, in einem Zimmer voller Rauch. Ein mir bekanntes Bild, das ist Betrug. Hallo. Hallo. Bratans, willkommen im Turbofolk-Studio. Ich höre gerade drüben im Büro deine Show und ich dachte mir, jetzt sei mal Zeit fürs Wetter. Ah. Ja, also genau das habe ich mir auch gedacht. Ja, was für eine wunderbare Idee. Ja, aber das habe ich mir auch gedacht. Ich arbeite seit 20 Jahren für den HR. Ich habe schon das Wetter für die Tagesschau gemacht. Also bei allem Respekt, ja, ich bin auch schon ewig hier. Ich spreche das Wetter für HR3, HR4 und manchmal auch in einer Morningshow. Hey, Moment mal. HR1, das kann doch nicht dein Ernst sein. Was? Ja, Leute, Pause. Es kann nicht sein, dass ihr beide das Wetter macht. Also ich fange jetzt einfach an, ich muss dann auch wieder weiter auf dem Fernsehturm. Also das ist doch lächerlich. Nein, nur einer macht das Wetter. Lächerlich. Regen, Sonne, Nebel, Turbo, Wetter, Turbo, Wetter, Auf dem gesamten Gebiet der Bundesrepublik halten sich die Temperaturen stabil bei 1 Grad im Norden und bei 2 Grad plus im Süden. In Frankfurt, Fulda und auch beim Opelwerk in Rüsselsheim können Sie bis zu 10 warme Sonnenminuten erwarten. In der Nacht... Entschuldigung. Typisch, ich sage ja, kann's typisch. Nicht. Ja, und in der Nacht zieht dann ein kalter Wind vom Westen Europas in den südöstlichen Teil. Also bis Slowenien ist noch Europa, beziehungsweise Kroatien auch. Aber ab da beginnt dann etwas anderes. Kein Europa, der Balkan. Also die kalte Windmasse von hier kommt in dieser Region dann als Tief an, wird transformiert und sorgt für sonnige 14 Grad plus. Dieses Transformationsphänomen, das beobachten wir immer wieder, nicht nur beim Wetter. Trends wie auch musikalische Pop-Entwicklungen im Westen werden vom Osten oder auch Balkan genauestens beobachtet, umgewandelt und dann mit Turbogeschwindigkeit zurückgeschickt. Im Unterschied zur stabilen Lage im Westen wird das ankommende atmosphärische Potenzial im Osten brutal beschleunigt, was zu einer immensen Maximierung der Sonneneinstrahlung führt. Die Sonne scheint den Leuten dort quasi aus dem Armaturenbrett. Das Resultat ist ja ein Wirbelsturm, der mit seinem westlichen Ursprung nur noch wenig zu tun hat. Romantik aus dem Osten und Hightech aus dem Westen führen einen wilden Tanz miteinander auf und verschlingen sich gegenseitig. Zuletzt ist noch zu erwähnen, dass von hier, also vom ehemaligen Osmanischen Reich, eine laue Brise mitweht, die einen doch bemerkenswerten Einfluss auf diesen nicht-europäischen Teil hat. Und das war das Regen, Sonne, Nebel, Turbo, Turbo, Turbo-Wetter, Turbo-Wetter. Meine Herren, Dankeschön. Ja. Und jetzt raus. Aber was? Aber Moment, jetzt schon. Noch was wir sind noch gar nicht fertig. Nee, ihr seid fertig. Ich muss weiter arbeiten. Och Mann, das ja, gibt's doch nicht. Ja, so ist im Leben. Dankeschön. Gut. Mach doch was. Okay, ja, ciao, ciao. Danke. Okay, wo waren wir? Alle sprechen immer nostalgisch über Jugoslawien. Aber ehrlich, es war wirklich eine Utopie. In der Schule habe ich gelernt, dass es in Jugoslawien 6 Republiken und 2 autonome Provinzen, 6 Nationen und mehrere nationale Minderheiten gab. Ich habe gelernt, dass in Jugoslawien parallel mehrere Sprachgemeinschaften existierten. Zum einen gab es die slowenische und die mazedonische Sprache sowie die Sprachen der Minderheiten, Albanisch, Ungarisch, Romanes, Italienisch und weitere. Zum anderen gab es das Kroato-Serbische oder Serbo-Kroatische oder einfach Kroatische bzw. Serbische bzw. Bosnische bzw. Montenegrinische, die für sich selbst eine Eigenständigkeit beanspruchen, sich aber eigentlich nur unwesentlich unterscheiden. Und bis heute werden diese Varianten immer noch in Kroatien, Serbien, Bosnien-Herzegowina und Montenegro gesprochen. Zu Hause habe ich gelernt, dass Jugoslawien 3 große Religionsgemeinschaften, die katholische, die orthodoxe und die islamische und viele kleine hatte. Ich habe gelernt, dass Jugoslawien ein schönes Land auf dem bergigen Balkan gewesen ist. Und dass die wichtigste Aufgabe für die Jugoslawinnen und Jugoslawen war, die Brüderlichkeit und Einigkeit zu hüten wie ihren Augapfel. Und all das, was ich gelernt habe, gab es nicht mehr, als ich dort unten war. Ich wuchs in einer Kultur auf, die sich fremde Werte schnell aneignete. Ich wuchs in einer Kultur auf, in der sich die unseren, in meiner Muttersprache sagen wir Naschi, gegenseitig geholfen haben, nach Deutschland zu kommen, wie meine Eltern, Arbeit zu finden, eine Wohnung zu bekommen, weit weg von der früheren Heimat. Ich wuchs in einer Gesellschaft auf, in der Statussymbole und der Besitz eines Autos genauso wichtig waren wie, keine Ahnung, Erfolg und berühmt werden. Ich wuchs in einer Gesellschaft auf, die einst eine große, vielversprechende Zukunft vor sich hatte und die sich plötzlich auf verbrannter Erde wiederfand. Ich wuchs in einer Gesellschaft auf, die umgeben war von Korruption und falschen Versprechungen. Ich wuchs auf, ohne ein Interesse an Politik. Meine Eltern hat mir darüber nichts beigebracht und im Gegensatz zu meinen Großeltern bedeuteten mir die Worte Glaube, Volk, Nation oder gar Kommunismus und Partei nichts. Nichts. Der einzige politische Satz, den ich je aufgeschrieben habe, und ich hatte ihn einem Kind gestohlen, lautet: Ich liebe mein Land, weil es klein ist. Und weil es mir leid tut. Zašto baš ti, moja ikono sa zida, sahrani me tako izdade bez stida. Zašto baš ti, pored koje sam se kleo, život mi pretvori u pepeo. Zašto baš ti, moja ikono sa zida, sahrani me tako izdade bez stida. Zašto baš ti, pored koje sam se kleo, život mi pretvori u pepeo. News, Turbo News, News, Turbo News. Sie hören nun die Nachrichten. Zagreb. Eine namenlose Terrorgruppe kündigte an, bei Demonstrationen Lieder des serbischen Turbo-Volkssängers Mita Miric zu spielen. Um das zu verhindern, durchsucht die Polizei Autos und Passanten im Zentrum. Sarajevo. Der populäre bosnische Sänger Nazif Glivia kandidierte bei den ersten demokratischen Wahlen auf der Liste der Unabhängigen und versprach, wenn ich an die Macht komme, werden alle feinen Zwirn- und Rolex-Uhren tragen. Doch er unterliegt. In den neu gewählten Regierungen sitzen heute Besitzer von feinen Zwirnanzügen und Rolex-Uhren und das Volk ist nackt und bloß und musikalisch. Ljubljana, keine Probleme hier. Frankfurt am Main. Die deutsche Bankenstadt ist wieder die Nummer 1 in teuren Mieten, mächtigen CEOs und schickem Wirtschaftswachstum. Alles Premium für die Premiumstadt am Main. Belgrad. Obwohl sich die Situation mit dem Coronavirus in Serbien täglich verschlimmert, boomt das Nachtleben. Musik bleibt weiter einer der größten Wirtschaftszweige des Landes. Für die Silvestergala auf einem Partyboot an der Save erhielten Rada Manojlovic und Peja Medenica Berichten zufolge 50.000 Euro. News, News, News, News, News, News, Turbo News, News, Turbo News. Schmeckt Ihnen das Mittagessen am heimischen Esstisch nicht mehr so wie früher? Wir haben die Lösung. Mit der schwarz-weiß-roten Häkeldecke peppen Sie Ihr heimisches Ambiente auf, sodass Sie sich wieder ganz und gar auf den Genuss Ihrer Speisen konzentrieren können. Rufen Sie jetzt an unter 069 123 123 und bestellen Sie sich das Modell Häkeldecke Nagy Line im Eintrachtmuster nach Maß. Die Frankfurter Häkelmanufaktur Häklawitsch blickt auf eine über 70-jährige Tradition zurück und ist Ihr Spezialist für Wohlgefühl und Auswärtssiege. Also 069 123 123 und gleich nochmal 069 123 123. Stellt euch vor, eine Konzerthalle in Belgrad, 25.000 Menschen im Publikum, manche sitzen auf den Schultern ihrer Freunde, um besser sehen zu können, der Beat setzt ein. Sofort tobender Applaus und animierender Jubel. Auf der Bühne eine überdimensionale LED-Wand mit dem Schriftzug T-I-N-A. Tina! Ein 30-köpfiges Orchester im Hintergrund, ausschließlich Männer in weißen Anzügen, hat nichts zu tun. Die Musik wird eingespielt. Background-Tänzerinnen in lavendelfarbenen Kostümen präparieren sich für ihren Auftritt. Die Künstlerin tritt auf. 15 cm hohe High Heels, ein super enges schwarzes Kleid mit einer Strassverzierung um Busen und Bauch, das nur knapp unter dem Po endet. Sie macht zwei elegante Drehungen und winkt dabei ihren Fans zu. Ein, zwei Hüftschwenker und ein Lächeln, um das Intro zu überbrücken. Und kurz vor ihrem Einsatz geht das LED-Tina in Flammen auf. Pokaži mi, dass sie charmant dann, pokaži se, dass sie galant dann, potrudi se, pa me zavedi, zboginjo me uporedi. Pokaži da si muško na delu, da nisi snob u skupom modelu, pokloni mi sitnice razne, pusti reči prazne. Ako imaš petlju, ako imaš herca, pokloni mi bundu od nerca. Ako imaš petlju, ako imaš čuku, dijamantski prsten stavi mi na ruku. Ako imaš petlju, ako imaš herca, pokloni mi bundu od nerca. Ako imaš petlju, ako imaš čuku, dijamantski prsten stavi mi na ruku. Ako imaš herca, pokloni mi bundu od nerca. Ako imaš petlju, ako imaš čuku, dijamantski prsten stavi mi na ruku. Ako imaš petlju, ako imaš herca, pokloni mi bundu od nerca. Ako imaš petlju, ako imaš čuku, dijamantski prsten stavi mi na ruku. Hallo? Hallo? Hallo? Wo seid ihr denn? Hey, ja, cool, dass du da bist. Jugo ist gerade ums Eck, aber wir sind gerade live. Also wäre cool, wenn du uns kurz How to Turbo einsprechen könntest. Okay, alles klar. Dann mache ich das. Super, danke. Wenn Sie immer schon mal wissen wollten, wie Sie einen Turbo-Folk-Hit landen, dann sind Sie hier richtig. Denn jetzt kommen wir zu How to Turbo. Die Komposition von Turbofolk-Musik entspricht dem Kochen einer Hühnersuppe. Jeder nutzt dieselben Zutaten, am Ende sind sowieso alle wieder hin und weg. Man nehme einen musikalischen Schwerpunkt. Da die Musik aus mehreren Genres schöpft, ist es ihre Aufgabe, einen Fokus zu legen. Der kann Techno sein, House, orientalische Volksmusik, jugoslawische Volksmusik, Trance. Aber Achtung! Alle anderen Musikrichtungen außerhalb ihres Schwerpunkts müssen ebenfalls im Song enthalten sein. Eine musikalische Überlagerung ist wünschenswert. Der Wiedererkennungswert entsteht durch die überbordende Steigerung. Dazu passend servieren wir Lyrics. Vorzugsweise beschreiben und schöpfen sie aus ihrem eigenen Leben. Wenn dieses Elend ist, passt das hervorragend. Elend heißt in der Welt des Turbos, sie wurden von ihrer Partnerin oder ihrem Partner verlassen. Sie wurden von ihrem Partner verlassen und wollen sich jetzt rächen. Sie wurden von ihrer Partnerin verlassen und trinken sich jetzt tot. Sie wurden von ihrer Partnerin oder ihrem Partner verlassen und wollen sich das Leben nehmen. Oder sie besingen einfach die fabelhafte Welt des Hubraums. Kommen wir zum Nachtisch und wichtigsten Aspekt. Die Darstellungsform. Hier gibt es keine Regeln. Alles kann, nichts muss. Die Königsdisziplin bleibt der Live-Auftritt. Es werden die stringenten Regeln des Playbacks vorgegeben, die in der Branche sehr streng befolgt werden. An dieser Stelle wird empfohlen, vor dem Spiegel zu trainieren. Falls Sie mal das Gefühl haben, dass Ihnen die Authentizität fehlt, kann das an Ihrem Äußeren liegen. Oh Gott, okay. Ja, ja. Oh, okay. Da kommt er ja wieder. Macht's gut. Okay, danke, ciao. So. Turbo Auto, Turbo Straße. Turbo Tempo, Turbo Volk Verkehr. Fuck, der Verkehr. Hier ist niemand. Ich muss kurz jemanden suchen gehen. Ist das okay, wenn ich kurz das Mikro mitnehme? Cool. okay. Das ist Turbofolk 3000. Wenn Sie jetzt erst dazu schalten, es ist Zeit für die Verkehrsnachrichten. Und ich suche einen oder eine Moderatorin. Und ich schaue mal in der Kantine vorbei. Die heißt bei uns Casino. Witzig. Verzeihung. Da vorne ist Tim. Tim, hey Tim, kannst du mir bitte helfen? Ich esse gerade. Ja, ich sehe, schön, aber es ist dringend. Wir sind mitten in einer Live-Sendung. Du, hör mal, heute ist Schnitzeltag. Ich habe dafür eine halbe Stunde angestanden. Tim, bitte, wir schreiben Geschichte. Wir müssen ins Studio. Ja, okay, können wir machen. Okay, ja, alles klar. Ja, okay, alles klar. Aber schneller, Tim, schneller. Ja, komm, komm, bitte. Ja, gut. Ja, okay, Mann. Toll. Hier ist dein Text. Okay, ich spiele den Jingle ab. HR Dreinachten. Was? Nee, das war ich nicht. Nein, fuck, das ist nicht richtig, oh Gott. Turbo okay, Auto. Das ist der richtige. Turbo Straße. Ja. Turbo Tempo. Turbo Volk Verkehr. Stockender Verkehr auf der A5 nach Gießen. Dort fährt ein Schwertransporter, der nicht überholt werden kann. Es werden Buja-Rinder aus Serbien transportiert, die genetisch älteste Rinderart Europas. A66 Richtung Wiesbaden zwischen Wallau und Nordenstadt oder, wie es Marktorientierte sagen würden, zwischen dem IKEA Flagship Store und dem Globus Supermarkt ist weiterhin eine Baustelle auf der rechten Spur. Dort arbeiten deutsche und balkanesische Mitarbeiter seit mittlerweile fast 2 Jahren an der Reparatur der Fahrstrecke. Hiermit schicken wir viele Grüße aus dem Studio. Bratans, wir wünschen euch eine gute Schicht. Entschuldige, ja? Tim, du machst das ganz toll, aber... Kannst du da, ja, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen mehr Emotionen reinlegen? Ja, genau. Okay. Ich meine, das sind Verkehrsnachrichten. Da ist Bewegung drin, oder? Okay. Service Frankfurt. 4 Kilometer Stau auf der Hanauer Landstraße. Oh, der ADAC meldet, dass ein Kleintransporter mit nicht registriertem EU-Kennzeichen derzeit überprüft wird. Fahren Sie hier bitte ganz besonders vorsichtig. Und eine Mitteilung an Heimkehrende in beide Richtungen. Main-Taunus-Kreis, Balkan, Main-Taunus-Kreis. Wer mit seinem Leihwagen die üblichen Grenzübergänge wählt, muss besonders viel Geduld aufbringen. Auf der Balkanroute ist die Zeit der offenen Grenzen des freundlichen Durchwinkens wieder vorbei. Die Wartezeit beträgt bis zu 10 Stunden. Mit Turbofolk 3000 bleiben Sie immer aktuell und umfassend informiert. Wir wünschen allzeit eine entspannte Fahrt und eine sichere Ankunft. Danke, Tim. Wir machen eine kurze Unterbrechung mit unserem nächsten Lied von Twins Blavislon, Der blaue Elefant. Sanjam more, sanjam rodove. probudim, jer mogu da poludim. Kad vidim ko sam, kad vidim gde sam, kad vidim ko sam, kad vidim gde sam. Dragi slušatelji, sve ste čuli. To je bila. Ich übersetze Ihnen besser mal, was ich da sage, sonst kommt ja nichts an. Liebe Zuhörende, Sie haben es gehört. Das war unsere Turbo-Geschichte. Sie verstehen es vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Wenn ich es selbst in Worte fassen müsste, ich würde sagen, Turbo je frustrirajuć. Turbo ist frustrierend. Turbo ima uspeh kod mafije. Turbo hat Erfolg bei der Mafia. Turbo želi pobediti. Turbo will siegen. Turbo želi biti prljav. Turbo will dreckig sein. Turbo je ultimativna gradacija. Više, brže, jače, lepše, luđe. Turbo ist die ultimative Steigerung. Höher, schneller, größer, schöner, abgründiger. Turbo želi da ima ulogu u svetu. Turbo will in der Welt eine Rolle spielen. Turbo je kitsch. Turbo ist kitsch. Turbo je radikalan i jednostavan. Turbo ist radikal und einfallsreich. Turbo je kukavički. Turbo ist feige. Turbo iskrivljuje stvarnost. Turbo verzerrt die Wirklichkeit. Turbo je prelep. Turbo ist wunderschön. Turbo je osjećaj domovine i sigurnost. Turbo ist Heimatsgefühl und Geborgenheit. Turbo ne prihvata pravila. Turbo akzeptiert keine Regeln. Turbo uspeva da objedini. Turbo schafft Gemeinschaft. I Turbo nikad ne odustaje. Und Turbo gibt niemals auf. Turbo-Volk 3000! Live aufgenommen und abgemischt und dann irgendwann gesendet und trotzdem brandaktuell. Wir sehen uns. Tschüss. Turbo Volk 3000 von Demian Doran und Gino Penzkofer. Hörspiel nach einer Inszenierung von Demian Doran und Gina Penzkofer. Uraufgeführt im Hoch-X-Theater München 2022. Es sprachen als Jugoslawen Ivan Markovic sowie die Moderatorinnen und Moderatoren des Hessischen Rundfunks Daniela Baumeister von HR1 und HR2 Kultur. Kim Horbach von HR1, UFM und HR Info. Leni Eckstein von UFM. Marion Kuchenny von HR1. Martin Wolke, HR4. Michael Mayer von HR4. Mirko Förster von HR3. Noel Schmidt von UFM. Oliver Glab von HR Info und HR2 Kultur. Tim Frühling von HR1. Wolfgang Rossi vom ARD Wetterkompetenzzentrum. Musikalischer Einspieler von Daniel Dietrich. Ton und Technik Cornelia Jürgens. Funkeinrichtung und Regie, meine Wenigkeit, Leon Hase. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2022. Redaktion Cordula Fuß.